Marley war tot. Und Scrooge? Nun ja, er wusste es. Selbstredend wusste er es. Denn immerhin war es ihm als alleinigem Hinterbliebenen seines Geschäftspartners und einzigem Erben zugefallen, den Totenschein zu unterzeichnen. Jacob Marley war also nicht mehr auf dieser Welt. Mehr noch, man konnte mit einigem Recht behaupten, dass er so tot war wie ein Türnagel. Aber denken Sie nicht, dass dies irgendeinen Eindruck auf Scrooge gemacht oder ihn in seinem Wesen auch nur um einen Deut geändert hätte. Ebenezer Scrooge war nach Marleys Tod genau derselbe ausbeutende, erpresserische, egozentrische, raffgierige, geizige und unausstehliche Sünder wie zuvor. Geradezu abstoßend, nur auf sich bedacht, hart und scharf wie ein unangenehm spitzer Kiesel in einem Gebirgsbach und genauso kalt. Ich könnte noch so viel mehr von diesem Mann berichten, doch warum lassen wir ihn nicht selbst zu Wort kommen? Denn wenn mich nicht alles täuscht, nähert er sich bereits durch diese Gasse. Oh ja, so geht nur einer, Ebenezer Scrooge. Schuhcreme, Streichhölzer, Schlüsselringe, ein paar Pennys für einen blinden Mann. Ruhig, meine Nelly, was hast du denn? Oh, er ist es, nicht wahr? Von ihm haben wir nichts zu erwarten, außer noch mehr Kälte. Was hast du da gerade gesagt? Oh, nichts, Sir. Gar nichts. Ich sprach nur mit Nelly. Mit deinem Hund, ja? Einen schönen Tag für Sie, Mr. Scrooge. Na. Fröhliche Weihnachten, Onkel! Neffe Fred, was soll dieser Humbug? Humbug? Was denn für ein... Dieses Gehabe von Weihnachten und all das. Aber das sagt man doch nun mal. Fröhliche Weihnachten. Fröhlich? Welchen Grund hättest du wohl, fröhlich zu sein? Du bist arm genug. Und wenn schon, du bist reich genug. Welchen Grund hast du, so griesgrämig zu sein? Was für ein dummes Zeug. Zum Kuckuck. Mit den fröhlichen Weihnachten. Es ist für dich doch genauso ein Tag wie jeder andere, an dem du deine Rechnungen bezahlen musst, ohne Geld zu haben. Wenn es nach mir ginge, müsste jeder Narr, der mit seinen fröhlichen Weihnachten herumläuft, in seinem eigenen Pudding gekocht und begraben werden. Das wäre genau das Richtige. Ach, Onkel, feiere du ruhig Weihnachten nach deinem Geschmack und lass es mich auf meine Weise tun. Ach, lass mich zufrieden damit. Warum besuchst du Laura und mich nicht morgen zum Essen? Ich lege keinen Wert darauf. Frage mich ohnehin, warum du überhaupt geheiratet hast. Der Liebe wegen, Onkel. Ha! Auch so eine Erfindung. Na dann, vielleicht überlegst du es dir ja noch. Frohe Weihnachten, Onkel Scrooge. Guten Abend, Neffe. Und ein glückliches neues Jahr! Ich sagte guten Abend. Oh, wirklich, was für ein kalter, harter, alter Mann. Blickt sich nicht einmal mehr um. Setzt seinen Weg fort, als hätte die Begegnung gar nicht stattgefunden. Kann es so etwas geben? Oh ja, seht ihn euch nur gut an. Denn hier geht es weiter. Ah, guten Abend, Mr. Scrooge. Haben Sie etwa schon wieder neue Kohlen nachgelegt, Mr. Cratchit? Nun... Eine Handvoll. Vor einer Stunde. Meine Finger waren so starr vor Kälte, dass mir der Federhalter nicht mehr gehorchen wollte. Was für ein Unsinn! Ich weiß genau, dass Sie es niemals wagen würden, um Ihretwegen Kohlen nachzulegen. Sie haben es für die Buchhalter getan, die längst das Weite gesucht haben. Nun, ja, Sir. Was für eine Verschwendung! Es sind zwei Herren nebenan, Sir. Was? Sie wollten Sie sprechen. Ich glaube, Sie sammeln für einen guten Zweck. Warum haben Sie sie nicht gleich zum Teufel gejagt? Nun... Schon gut. Ich werde es denen schon beibringen. Sie wollen, wie ich vermute, morgen den ganzen Tag freinehmen? Wenn Sie nichts dagegen haben, Sir. Es passt mir nicht. Und warum? Weil ich für einen Tag, an dem Sie nicht arbeiten, Ihren vollen Lohn bezahle. Nennen Sie das etwa gerecht? Es kommt nur einmal im Jahr vor, Sir. Was für eine armselige Entschuldigung. Aber gut, meinetwegen. Gehen Sie nur, Cratchit, und tun Sie, was Sie tun müssen. Ich erwarte dafür, dass Sie übermorgen umso früher hier sind. Natürlich, Sir. Gott segne Sie und... Verschonen Sie mich mit Phrasen, in denen das Wort Weihnachten vorkommt. Ich will nichts mehr davon hören. Verzeihung, Sir. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen einen guten Abend zu wünschen. Bis übermorgen, Mr. Cratchit. Und nun zu den beiden Parasiten, die sich an meinen Kohlen wärmen. Sie wünschen? Haben wir die Ehre, mit Mr. Scrooge oder mit Mr. Marley zu sprechen? Mr. Marley ist seit 7 Jahren tot. Auf den Tag genau. Oh, weil sein Name noch draußen über der Tür steht, dachten wir... Was dachten Sie? Nun, wir dachten, dass Sie, Sir, Ihrem verblichenen Kompagnon in Sachen Freigebigkeit sicher in nichts nachstehen. Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit auf diese Spendenliste lenken dürfte? Spenden? Spendenliste? Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, uns um jene zu kümmern, denen das Glück eines behaglich geheizten Zimmers oder einer warmen Mahlzeit nicht beschieden ist. Gerade in diesen feierlichen Tagen, in denen so viele da draußen in den kalten Straßen Not leiden. Gibt es denn keine Gefängnisse mehr, in die man sie sperren kann? Doch, sicher. Die gibt es im Überfluss. Und die Armenhäuser? Was ist mit denen? Alle geschlossen? Nein, sie haben reichlich zu tun. Allerdings wäre uns lieber, es gäbe keine Notwendigkeit für sie. Gefängnisse und Armenhäuser existieren also noch. Freut mich, das zu hören. Nun, sie sorgen jedoch nicht für Frohsinn und Behaglichkeit, auf die auch die Ärmsten unter uns ein gewisses Anrecht haben. Und darum sind wir heute unterwegs. In einer Zeit, in der die Not und der Mangel am bittersten empfunden werden. Wir wollen für die Armen essen, trinken und ein paar Kohlen anschaffen. Wie viel darf ich also für Sie in die Liste eintragen, Sir? Nichts. Verstehe ich Sie recht? Sie ziehen es vor, anonym zu bleiben und wünschen nur nicht als Spender genannt zu werden. Ich habe in diesen Tagen nur einen einzigen Wunsch, dass man mich in Ruhe lässt. Ich zahle schon mehr als genug Abgaben und Steuern, mit denen das faule Pack finanziert wird, damit es sich ein paar fröhliche Tage macht. Wem es tatsächlich so miserabel geht, der soll sich zu diesen Anstalten begeben. Aber vielen geht es schon so schlecht, dass sie nicht einmal mehr gehen können. Und andere wiederum würden vermutlich lieber sterben. Warum machen Sie es uns anderen dann nicht leichter und tun es einfach? Och, aber Sir! Das alles geht mich nichts an. Ich habe genug mit meinem Geschäft zu tun und mische mich nicht in die Angelegenheiten anderer ein. Wie gut wäre es um unsere Welt bestellt, wenn jeder so handelte? Die Welt wäre noch kälter und unbarmherziger, als sie es jetzt schon ist. In etwa so wie Sie, Sir. Gehen Sie besser. Sie haben schon genug von meiner kostbaren Zeit verschwendet. Kommen Sie, Mr. B. Es hat ja keinen Zweck. Einen schönen Abend für Sie, Sir. Ich werde ihn mit Arbeit verbringen. Das hat noch niemandem geschadet. Als der Abend hereinbrach, machte sich Scrooge auf den Weg nach Haus. Es war dunkel und inmitten des einsetzenden Schneefalls schien seine hagere Gestalt noch ausgemergelter, so als könne sie der nächste Windstoß erfassen und wie trockenes Herbstlaub durch die Gasse wirbeln. Er bereitete sich ein einfaches Abendmahl, das aus kaum mehr als einem kalten, hartgekochten Ei und trockener Brotrinde bestand. Daraufhin las er noch eine Weile vor dem Kamin, im dämmerigen Licht der ersterbenden Kohlen, bevor er sich zu Bett begab. Nur kurz darauf senkte sich sachte der erlösende Schlaf auf sein Nachtlager herab. Doch allzu lange sollte es nicht währen. Ah, was ist das für ein Unfug? Woher das Läuten? Die Türglocke. Was hat das zu bedeuten? Wo kommt das her? Aufhören. Aufhören. Nein! Zugluft. Möglicherweise. Und das? Soll ich etwa annehmen, in meinem Hause spukt es? Da will mir doch jemand einen üblen Streich spielen. Grundgütiger. Es kommt herauf. Zu mir. Herauf. Schwer. So schwer, die Kette. Um das eine gleich klarzustellen. Ich glaube nicht an Geister. Wer also bist du? Frage mich besser, wer ich war. Nun, auf jeden Fall bist du ein seltsames Geschöpf. Selbst für ein Gespenst. Also gut, wer warst du? Als ich noch lebte, war ich dein Kompagnon, Jacob Marley. Ah, Marley. Kannst du dich auch in den Sessel da setzen, Jacob Marley? Ja, natürlich. Dann bitte. Du glaubst nicht an mich. Nein. Welchen Beweis willst du für meine Existenz, wenn du deinen eigenen Sinnen schon nicht mehr traust? Ich weiß nicht. Warum traust du ihnen nicht? Scrooge. Weil sie nur allzu leicht getäuscht werden können. Du könntest genauso gut das Ergebnis einer schlecht verdauten Mahlzeit sein, die mich im Magen zwickt. Siehst du diesen Zahnstocher dort? Ja. Du hast ihn gar nicht angesehen. Ich sehe ihn trotzdem. Gut. Bitte. Wenn ich ihn nun herunterschlucken würde, diesen Zahnstocher, so würde mich mein restliches Leben lang eine Legion von Kobolden peinigen, die ich selbst herbeigerufen habe. Und auf genau diese Weise könntest du entstanden sein. Ich... Unfug. Was du da von dir gibst, ist dummes Zeug. Sieh genau her, Scrooge. Sieh her, was mit meinem knöchernden Kiefer geschieht, wenn ich die Binde löse, die ihn hält. Gnade. Oh, du grässliche Erscheinung. Warum nur quälst du mich? Glaubst du nun an mich oder nicht? Ich muss es wohl, aber... Warum wandeln Geister auf Erden und warum um alles in der Welt kommen sie ausgerechnet zu mir? Ich bin verdammt, durch die Welt zu wandeln, um mir Dinge anzusehen, die ich zu Lebzeiten niemals sah, weil mich andere Dinge davon abhielten. Ich bin verflucht zu sehen, was ich nicht mehr genießen kann. Und... was ich alles hätte zum Guten wenden können. Du bist gefesselt. Sag mir, weshalb? Ich trage die Kette, die ich in meinem Leben geschmiedet habe. Glied für Glied. Es war mein eigener Wille. Und nach eben diesem muss ich sie nun tragen. Willst du wissen, wie schwer die Kette ist, die du selbst trägst? Nein. Sie ist genauso lang und schwer, wie die meine es vor 7 Weihnachten gewesen ist. Seitdem hast du an der deinen weitergearbeitet. Oh, Es ist eine lange Kette und schwer ist sie. So schwer. Bitte, Jacob, kannst du mir nicht etwas Tröstendes sagen? Ich habe keinen Trost zu spenden. Wenn überhaupt, kommt er aus anderen Sphären. Ich hingegen kann weder rasten noch ruhen. Deswegen sei dir eines gesagt, Ebenezer Scrooge. Mein Geist ging nie über unser Kontor hinaus, dieser elenden Wucherhöhle. Daher liegen noch weiter Reisen vor mir. So unendlich weiter Reisen. Du musst dir viel Zeit genommen haben. Viel Zeit. So viel Zeit. 7 Jahre bist du tot. Und die ganze Zeit über gewandert. Ich bin auf den Schwingen des Windes gereist. Gefangen, gefesselt und in doppeltes Eisen gelegt. Ohne zu wissen, dass Zeitalter voller Mühen vergehen können, ehe das Gute, zu der die Erde fähig ist, sich entfalten kann. Und ein Mensch, der Liebe gibt, sich selbst belohnt. Und ich? Ich habe all das nicht einmal geahnt. Nicht einmal geahnt. Aber du warst doch immer ein guter Geschäftsmann. Ach, Geschäft. Der Mensch und der Profit, das war mein Geschäft. Während alles andere viel mehr Raum hätte einnehmen sollen. Das Existenzielle, Barmherzigkeit und Liebe. Das Jahr geht zu Ende. In dieser Zeit leide ich am meisten. Wie habe ich nur all die Jahre das Leid und die Armut nicht sehen können? Ach, meine Zeit ist beinahe vorüber. Also, höre mir zu. Aber ich höre ja. Ich höre dir zu. Nur sei bitte nicht so hart zu mir, Jacob. Ich beobachte dich schon länger. An so manchem Tag habe ich unsichtbar neben dir gesessen. Heute Nacht jedoch bin ich zu dir gekommen, um dich zu warnen, weil für dich vielleicht noch Hoffnung besteht, einem Schicksal wie dem meinen zu entrinnen. Diese Aussicht hast du allein mir zu verdanken. Du bist immer ein guter Freund für mich gewesen. Ich danke dir. Du wirst Besuch erhalten. Von nicht weniger als 3 Geistern. Das klingt aber nicht gerade hoffnungsvoll. Ohne diese 3 kannst du nicht hoffen, den Pfad zu meiden, den ich beschreiten muss. Erwarte den 1. Geist noch heute Nacht, wenn die Glocke 1 schlägt. Wenn es denn schon sein muss. Könnte ich nicht alle 3 gleichzeitig über mich ergehen lassen? Erwarte den 2. in der nächsten Nacht um dieselbe Stunde, den 3. in der folgenden Nacht, wenn der letzte Schlag 12 verklungen ist. Sieh mich an, denn du erblickst mich nicht wieder. Sieh mich an, dass du dich deiner Rettung willen an das erinnerst, was zwischen uns geschehen ist. Ich sehe dich, Jacob. Es ist nun Zeit für mich zu gehen. Was sind das für grässliche Laute? Die Kameraden, sie warten auf mich, auf dem dunklen Pfad. Jacob, warte, geh nicht daraus. Oh. Jacob. Jacob. Tag und die halbe Nacht verschlafen haben. Eiskalte Bandin. Und Scrooge blickte durch das kleine Guckloch, das sein Atem und der Ärmel seines Nachthemds an der Innenseite der Fensterscheibe von der dünnen Eisschicht befreit hatten. Draußen herrscht dunkle Nacht und eisige Kälte. Alles schläft. Nur ich finde keine Ruhe. So begab sich der alte Mann zurück in die Daunen, die noch einen letzten Rest von Wärme verspüren ließen. Schlaf wollte sich nicht mehr einstellen. Und so zählte Scrooge die Schläge der Turmuhr, wie sie zunächst eine Viertel, dann eine halbe und weiter eine Dreiviertelstunde anzeigten. Bis schließlich... Ein Uhr. Die Zeit, zu der mir Marley den ersten Geist angekündigt hat. Wo er wohl bleibt? Ob er am Ende vielleicht gar nicht auftaucht? Was? Wenn doch alles nur ein böser Traum gewesen ist. Oh, was gebe ich dafür, wenn... Grundgütiger, du bist pünktlich. Aber wer oder was bist du genau? Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Von welcher Vergangenheit sprichst du? Von deiner vergangenen. Und jetzt steh auf und komm mit. Und Ebenezer Scrooge tat, wie ihm der Geist im weißen Umhang aufgetragen hatte. Er trat an das offene Fenster heran. Seine Augen weiteten sich, als er erkannte, was der Geist vorhatte. Es tut mir leid, aber ich kann nicht mit dir zum Fenster raus. Ich bin nicht wie du. Ich würde in die Tiefe stürzen. Lass dich nur von meiner Hand berühren. Ich? Du fürchtest dich doch nicht etwa? Doch. Ich gebe es zu. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich, auf das Fensterbrett zu steigen. Es ist so eisig. Lass dich packen. Der Geist der vergangenen Weihnacht zog Scrooge mit sich hinaus in die finstere Nacht. Doch mit einem Mal, kaum dass sie im Freien schwebten, verschwand die Dunkelheit, lichtete sich der Nebel und die Stadt veränderte sich nach und nach. Zum Vorschein kam ein kalter, klarer Wintertag, der Boden tief unter ihnen bedeckt mit frisch gefallenem Schnee. Guter Himmel, hier wurde ich geboren. Hier lebte ich als Knabe. Du erinnerst dich an diesen Weg? Und ob ich mich erinnere? Ich könnte ihn mit verbundenen Augen gehen. Merkwürdig nur, dass du ihn so viele Jahre lang vergessen hast. Komm. Dies sind mir die Schatten der Wesen, die gewesen sind. Sie wissen nichts von uns. Ich kannte diese Menschen in dem Schlitten. Ich hätte sie alle noch mit Namen nennen können. Gleich hier befindet sich die alte Schule. Sie ist noch nicht ganz verlassen. Ein einsames Kind sitzt noch dort. Von allen Freunden allein gelassen. Ich weiß. Die beiden, ach so ungleichen Wesen, verließen die Chaussee und folgten bald einem Feldweg, an dem ein Haus mit dunkelroten Ziegeln lag. Doch der einstige Glanz war verblasst. Die Wände waren feucht und modrig, die Fenster zerbrochen. Im Innern kalte, öde Räume, ärmlich und frostig. In einem langen, trostlosen Saal befanden sich mehrere Reihen von Holzbänken. Auf einer davon saß ein Knabe, beim Licht einer einsamen Kerze, und las. Das bin ja ich. Hey, Junge. Hey. Er kann dich nicht hören. Erkennst du das Buch wieder? Die Märchen aus Tausend und einer Nacht. Ich habe dieses Buch so sehr geliebt. Was spürst du jetzt, Ebenezer Scrooge? Einsamkeit und eine tiefe Trauer. Der arme Junge. Ich wünschte... Was wünschtest du? Gestern Abend sang vor meiner Tür ein Knabe wie dieser ein Weihnachtslied. Ich wünschte, ich hätte ihm etwas dafür gegeben. Das ist alles. Lass uns weiterziehen. Wir wollen ein anderes Weihnachten sehen. Der Raum blieb derselbe. Doch er wurde noch düsterer, noch beklemmender. Dieses Mal las der Junge nicht. Er ging mit gesenktem Kopf auf und ab. Allein. Während alle anderen nach Hause gereist waren, um das Fest der Liebe zu feiern. Scrooge und der Geist standen neben der Tür. Sag mir, wer hereingekommen ist. Das ist Fanny. Meine kleine Schwester. Was tut sie? Sie schlingt ihre Arme liebevoll um meinen Nacken und erklärt mir, dass sie gekommen ist, um mich nach Hause zu holen. Nach Hause. Warum das? Sie sagt, dass dort alles besser geworden sei. Unser Vater sei viel zugänglicher geworden. Fanny sagt, sie habe ihn gefragt, ob sie mich zurück nach Hause holen dürfe. Und er habe ja gesagt. Er hat einen Wagen geschickt, nicht wahr? Ja. Fanny ist mitgefahren. Sie sagt mir, dass ich fortan zu Hause leben und mein eigener Herr sein dürfe. Und zuallererst wollten wir alle zusammen das Weihnachtsfest feiern. Die fröhlichste Feier der Welt sollte es werden. Sie war immer ein zartes Wesen, aber ihr Herz war immer voller Liebe. Ja, das war's. Ich will dir nicht widersprechen. Sie starb verheiratet und hatte einen Sohn, deinen Neffen. Ja. Wir müssen weiterziehen. Ein weiteres Weihnachten, ein späteres. Erkennst du diese Tür? Aber ja, das ist der Ort, an dem ich in die Lehre ging, beim alten Fezziwig. Und da ist er ja, der alte Lehrmeister Fezziwig, wie er leibt und lebt. Noch einen Tanz, macht alle mit! Und da ist sogar Dick Wilkins, der gute alte Dick. Lehrjunge, genau wie ich. Oh Gott, der arme Dick. Er war mir immer sehr zugetan. Siehst du, wie fröhlich und ausgelassen sie alle beisammen sind? Der Betrieb wurde heute früher geschlossen und die Werkstatt wurde aufgeräumt, weil Weihnachten ist, Scrooge. Ja, sie tanzen. Alle miteinander. Sogar ich. Gott, wie glücklich ich in diesen Momenten war. Es bedurfte nicht des Geldes, ein solches Empfinden zu verbreiten, nicht wahr? Nein. Es bedurfte nur eines frohen Mutes und ein wenig Mitgefühl. Fezziwig. Wilkins. Sie alle haben es gewusst. Meine Zeit neigt sich dem Ende zu. Wir müssen weiter, schnell. Und Scrooge wurde fortgezerrt an einen anderen Ort. Wieder blickte er durch ein Fenster und sah sich selbst. Nicht mehr ganz so jung wie zu Zeiten des Lehrmeisters Fezziwig. Nein, ein wenig älter, reifer. Was ihn entsetzte, war der Ausdruck in seinen eigenen Augen. Es war nicht das geringfügige Altern, sondern der trügerische Schimmer der Habgier, der sich darin zeigte. Ein Glanz, der sein Gesicht, sein Wesen veränderte, vergiftete. Nach und nach, mehr und mehr. Doch Scrooge in der Blüte seiner Jahre war nicht allein. Neben ihm auf der Bank saß in ein Trauerkleid gehüllt eine junge Frau. Viel zu jung, viel zu schön, um ein solches Kleid zu tragen. Warum weinst du? Was ist passiert? Es ist nichts. Nichts, was dich bekümmern müsste. Nun sag schon, Bella. Du bist nicht mehr der, den ich gekannt habe. Der junge, freundliche, liebenswerte Mann mit all den guten, barmherzigen Eigenschaften. Sie sind alle gewichen, Ebenezer. Gewichen? Wem? Wovor? Einer anderen Leidenschaft als die, die du zuvor empfunden hast. Die Leidenschaft nach Gold. Aber... Sie erfüllt dich inzwischen ganz und gar. So sehr, dass nichts mehr von dir übrig ist. Aber Bella, dir gegenüber bin ich doch immer derselbe geblieben. Oder etwa nicht? Bella, so sag doch etwas. Bitte. Bitte, Bella, antworte ihm. Antworte mir. Auch sie hört dich nicht. Sie ist nur ein Abbild dessen, was gewesen ist. Geist, ich bitte dich inständig, zeige mir nichts mehr. Führe mich nach Hause. Warum erfreust du dich so daran, mich zu quälen? Noch ein Schatten. Nein. Ein letzter. Wo sind wir dieses Mal gelandet? Sie selbst, es ist dieselbe Frau. Ein paar Jahre später. Komm näher, sieh es dir an. Kinder, Kinder, nicht alle auf einmal. Es ist für jeden etwas dabei. Fröhliche Weihnachten. Bist du glücklich, Liebes? Ja, sehr. Bella, stell dir vor, ich habe heute Nachmittag einen alten Freund von dir gesehen. Wen denn? Rate. Wie kann ich das? Nein, halt, warte. Ich glaube, ich weiß es. Mr. Scrooge. Genau, Mr. Scrooge. Ich ging an seinem Kontorfenster vorbei. Die Läden standen offen und da habe ich ihn kurz gesehen. Sein Kompagnon liegt im Sterben, hörte ich. Und Scrooge saß ganz allein im Kontor, wie der einsamste Mensch auf Erden. Kein Zeichen des Mitgefühls? Nicht einmal an Weihnachten. Geist, bitte führe mich fort von hier. Ich sagte dir, dass dies alles Schatten gewesener Dinge sind. Gib nicht mir die Schuld, dass sie so sind, wie sie sind. Führe mich weg von hier, ich ertrage es nicht länger. Der Geist schien endlich ein Einsehen zu haben. Er führte Scrooge zurück. Und während sie sich durch die Luft bewegten, wurde es dunkler und dunkler um sie herum. Die Nacht war zurückgekehrt. Erschöpft sank Scrooge in seine Kissen und war im nächsten Augenblick eingeschlafen. Ein Uhr. Jetzt frage ich mich doch, was mich erwartet. Und Scrooge wartete. 5 Minuten, 10 und schließlich eine geschlagene Viertelstunde. Er fühlte keine Angst, er bildete sich ein, auf alles gefasst zu sein. Als er sich im Bett aufsetzte, glaubte er, unter der Tür des Schlafzimmers einen hellen Schein wahrzunehmen. Was kann das sein? Er wagte sich bis zur Tür. Und als seine Hand sich behutsam auf die Klinke legte, fühlte sie sich eigentümlich warm an. Ebenezer Scrooge, tritt ein. Nur herein. Lerne mich kennen. Was Scrooge zu sehen bekam, dort hinter jener Tür, war sein eigenes Zimmer. Doch wie hatte es sich verändert? Es war hell, freundlich, frische Farbe an den Wänden. Und mitten vor dem lodernden Kamin befand sich eine lange Tafel, auf der die köstlichsten Weihnachtsspeisen aufgetragen waren. Der Raum war ganz erfüllt von einem Duft, der selbst Scrooge das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Seine Aufmerksamkeit jedoch lenkte sich auf den Riesen, der am oberen Ende der Tafel saß, eine brennende Fackel in der Hand, mit der er nach Scrooge leuchtete. Ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Sieh mich an. Du willst mich etwas lehren, nehme ich an. Ich bin bereit. Sag mir nur, was ich tun muss. Komm her zu mir. Berühre mein Gewand. Und Scrooge machte sich barfuß hinüber zu dem Platz, an dem der riesenhafte Geist hockte. Er fasste den Saum des einfachen Gewands und im Nu verblasste das Zimmer um ihn herum. Auch die verlockenden Düfte verschwanden, so sehr Scrooge auch noch nach ihnen schnuppern mochte. Der Feuerschein des Kamins verschwand, ebenso wie die Nacht. Sie standen plötzlich mitten auf einer Straße der Stadt. Es war der Weihnachtsmorgen, der sich mit klirrender Kälte präsentierte. Ich kenne diese Straße. Ich kenne sogar dieses Haus. Es gehört meinem Angestellten. Hat er auch einen Namen, dein Angestellter? Natürlich. Hier wohnt Cratchit, Bob Cratchit und... Was tust du mit deiner Fackel? Ich segne sein Haus. Und jetzt komm, wir wollen nahe an das Fenster herantreten. Sie sind alle um den Festtisch versammelt. Bob, seine Frau und die Kinder. Tochter Martha hat es gerade noch rechtzeitig hergeschafft. Und da sind Belinda und Peter. Sie konnten es heute kaum erwarten, bis dass ihr Vater nach Hause kam. Du hast noch jemanden vergessen? Nein, ich habe Tiny Tim nicht vergessen. Ich wollte, dass du ihn siehst. Aber ich sehe ihn ja. Er scheint sehr schwach zu sein. Er kann nur mit Hilfe einer Krücke gehen. Und doch hat er sich zuvor hinausgewagt, um seinen Vater abzuholen. Und Bob hat ihn den ganzen Weg bis hierher stolz und voller Liebe auf seinem Rücken getragen. Sieh hin, wie dankbar sie alle sind, Scrooge. Dankbar für das, was sie aneinander haben. Ja, ich sehe sie. Eine fröhliche Weihnacht für uns alle, meine Lieben. Gott segne uns. Gott segne uns alle und jeden. Oh! Was hast du? Der kleine Junge. Bob hält seine Hand und sieht ihn an. Niemals zuvor sah ich einen solchen Blick. So voller Zuneigung und gleichzeitig Furcht. Ja, Bob fürchtet sich. Davor, dass ihm sein Junge genommen wird. Geist, sag mir, wird Tiny Tim am Leben bleiben? Ich sehe einen leeren Stuhl in der kümmerlichen Kaminecke und eine kleine Krücke ohne einen Besitzer, sorgfältig aufbewahrt. Wenn diese Schatten dort durch die Zukunft unverändert bleiben, wird das Kind bald sterben. Nein, nein, nein! Bitte, Geist, sage mir, dass es verschont bleibt. Wenn alles unverändert bleibt, wird niemand aus meinem Geschlecht dieses Kind mehr finden. Was macht es auch? Wenn es ohnehin sterben soll, ist es besser, es tut es gleich und macht es den anderen damit einfacher. Ich habe diese Worte benutzt, nicht wahr? Vor nicht allzu langer Zeit. Dann nimm dich in Acht vor solch schändlichen Reden. Du willst dir anmaßen, darüber zu entscheiden, welche Menschen leben und welche sterben sollen? Vielleicht bist du in den Augen des Himmels unwürdiger zu leben als dieses arme Kind. Nun wollen wir noch Mr. Scrooge hochleben lassen. Denn im Grunde haben wir dieses Fest ihm zu verdanken. Ihm zu verdanken? Mr. Scrooge? Ich wünschte, er wäre hier. Dann würde ich ihm meine Meinung sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn bekommen würde. Meine Liebe, nicht vor den Kindern. Es ist doch Weihnachten. Allerdings muss es Weihnachten sein, wenn man auf das Wohl eines so hassenswerten, geizigen, harten und gefühllosen Menschen wie Scrooge trinken kann. Du weißt, wie er ist, mein armer Bob. Niemand weiß es besser als du. Lasst uns dennoch an ihn denken, weil... Nun, weil Weihnachten ist. Meinetwegen. Dir und dem Fest zuliebe. Möge er lange leben. Ein fröhliches Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Ich zweifle nicht daran, dass er sehr fröhlich und sehr glücklich sein wird. Können wir nicht zu Ihnen gehen, um Ihnen zu sagen... Aber Sie können mich ja nicht sehen und nicht hören, nicht wahr? Außerdem ist keine Zeit dafür. Wir müssen weiter. Ihr Geister habt niemals Zeit, was? Scrooge fasste beinahe automatisch nach dem Gewand des Geistes und die Reise begann von neuem. Sie zogen vorbei an einem Leuchtturm, dann über das Meer, begegneten Schiffen. Und überall, wo sie hinkamen, waren helle und warme Lichter, die ihren Schein in die dunkle Nacht warfen. Ehe sich Scrooge versah, waren sie zurück, befanden sich inmitten eines behaglichen Wohnzimmers, das ihm seltsam vertraut vorkam, wenngleich sein letzter Besuch schon lange her war. Er sagte, Weihnachten wäre Humbug. Und so wahr ich lebe, er glaubt es tatsächlich. Umso mehr sollte er sich was schämen, Fred. Er ist schon ein komischer alter Knabe. Aber ich will ihn nicht verurteilen. Seine Fehler werden ihn irgendwann ganz von selbst einholen, fürchte ich. Und das bei all seinem Reichtum. Was kümmert uns das? Sein Geld nützt ihm ja doch nichts, wenn er nichts Gutes damit tut. Er gönnt sich ja nicht mal selbst etwas. Und das macht ihn im Grunde wieder arm. Ich habe kein Mitgefühl mit ihm. Ich schon. Irgendwie. Ich könnte gar nicht böse auf ihn sein, selbst wenn ich es wollte. Wer leidet denn unter seiner Bösartigkeit? Doch wohl am meisten er selbst. Du hast recht, Liebster. Wie viele schöne Momente ihm gerade heute entgehen mögen. Abgesehen von dem Festmahl, das ihm entgeht, weil er unsere Einladung ausgeschlagen hat. Wir sollten dennoch auf ihn trinken, findest du nicht? Vorsicht, Fred. Du verschüttest noch die Hälfte. Eine fröhliche Weihnacht und ein glückliches Neujahr dem alten Herrn. Auch wenn er so ist, wie er eben ist. Mit dem Gläserklirren verblasste schließlich auch dieses Bild. Ebenezer Scrooge blickte den Geist an und stellte fest, dass dieser im Laufe der langen Nacht sichtlich gealtert war. Sein Haar war ergraut, sein Gesicht von tiefen Falten zerfurcht. Was ist mit dir? Mein Leben auf dieser Erde ist sehr kurz. Es endet noch heute Nacht. In dieser Nacht noch? Heute um Mitternacht. Horch, die Stunde naht. Verzeih, wenn ich frage, aber aus deinem Mantel lugt etwas hervor, das nicht zu dir zu gehören scheint. Was ist es? Ein Fuß? Eine Klaue? Da du mich fragtest, Mensch, sieh nun her. Sieh genau her. Du meine Güte. Zwei Kinder. Aber was ist mit ihnen? Sie sehen so krank und schwach aus. So arm, so verzweifelt, wie sie sich an dich klammern. Es sind des Menschen Kinder. Ihre Namen sind Unwissenheit und Not. Präge sie dir gut ein, Ebenezer Scrooge. Aber gibt es denn keinen anderen Zufluchtsort für sie? Welche denn? Ein Gefängnis etwa? Oder das Armenhaus? Aber es muss doch etwas geben. Oh, warte bitte. Lass mich hier nicht allein. Die Glocke. Sie hat aufgehört zu schlagen. Was ist das? Was kommt da auf mich zu? Allmächtiger, wer bist du? Was bist du? Ein grauenvolles, in einen langen schwarzen Mantel gehülltes Gespenst hatte sich ihm genähert. Es schien zu schweben, vorangetragen durch den unheilvollen Wind und dennoch von Nebel umwabert. Der Geist verharrte vor Scrooge, erhob sich mächtig und drohend über ihm, sodass es der alte Mann mit der Angst zu tun bekam. Habe ich vor mir den Geist der künftigen Weihnacht? Der Geist aber antwortete nicht, sondern deutete nur mit knöcherner Hand auf die Erde. Du willst mir die Schatten der Dinge zeigen, die noch nicht erfolgt sind. Willst du das, Geist? Hinter den schwarzen Schleiern starrten ihn zwei kalte Augen an. Etwas schien darin zu glimmen. Etwas, das von der Endlichkeit erzählte. Wenig vom Leben und viel vom Tod. Geist der Zukunft. Ich fürchte dich weit mehr als die anderen Erscheinungen, die vor dir kamen. Aber ich weiß, deine Absicht ist, Gutes zu tun und mich weiterleben zu lassen, auf dass ich ein besserer Mensch werde. Daher bin ich bereit, mit dir zu gehen. Aber sag mir, willst du denn nicht mit mir reden? Falls du nicht sprechen kannst oder willst, dann führe mich eben an die Orte, die du ausgewählt hast. Vielleicht beeilen wir uns besser, denn die Nacht geht schnell dahin und meine Zeit ist kurz. Und Scrooge trat in den Schatten der dunklen Gewänder, die ihn sogleich anhoben und durch die Luft davontrugen. Mit einem Mal befanden sie sich mitten im Stadtzentrum, an der Börse, wo die Kaufleute nervös hin und her liefen und alle halbe Minute auf ihre goldenen Taschenuhren blickten. Nein, ich kann nicht viel darüber sagen. Ich weiß nur, dass er tot ist. Wann starb er denn? Vorige Nacht, wenn ich recht unterrichtet bin. Wie ist denn das passiert? Weiß Gott, wie das kam. Nebenbei, hat jemand von Ihnen die aktuelle Zeit? Ich fürchte, meine Uhr ist stehen geblieben. Gleich 10 nach. Ja, habe ich auch. Und was wurde denn aus seinem ganzen Geld? Darüber habe ich nichts gehört. Ich habe davon jedenfalls nichts abbekommen, so viel weiß ich. Vermutlich hat er es seiner Sippschaft hinterlassen. Es wird wohl ein sehr billiges und karges Begräbnis werden. Ich meine, wer würde denn hingehen? Wenn wir nun gingen? Ich bin dabei, wenn für einen ausreichenden Lunch gesorgt wird. Anders wäre diese Veranstaltung wohl kaum zu ertragen. Was mich angeht, ich mache mir nichts aus Lunch. Aber ich gehe mit, wenn sich noch andere finden. Wenn ich mir recht überlege, war ich wohl gegen Ende sein engster Freund. Tatsächlich? Ja. Wir begegneten uns jeden Tag auf der Straße und sagten uns einen guten Morgen. Mehr nicht? Was sagten Sie doch gleich? Wie spät ist es? Sie schwebten weiter die Straße entlang. Unter ihnen wurden die Schatten zweier Damen sichtbar, die Scrooge nur sehr vage bekannt vorkamen. Wie geht es Ihnen, meine Liebe? Bestens. Und Ihnen? Danke ebenfalls. Haben Sie es schon gehört? Der alte Geizhals ist endlich tot. Ja, ich hörte es. Er ist kalt, nicht wahr? Und das an Weihnachten. Aber man kann es sich schließlich nicht aussuchen, nicht wahr? Wem sagen Sie das? Grüße an den Gemahl und die Kinder. In Scrooge wuchs das Gefühl der Beklemmung. Über wen sprachen diese Leute? Doch sicher nicht über Jacob Marley. Sein Tod gehörte eindeutig der Vergangenheit an. Scrooge nahm sich vor, wachsam zu sein und auf seinen eigenen Schatten zu achten, sobald dieser irgendwo auftauchte. Doch bereits an der Börse hatte er ihn vermisst. Noch während er darüber nachdachte, zog ihn der Geist weiter fort. Sie gelangten an einen dunklen Ort, an dem sich 3 zerlumpte Gestalten über das restliche Hab und Gut eines Verstorbenen hermachten. Zahnlose, schmutzige Gestalten, die Hyänen glichen, gierig und geifernd. Sie teilten Schlafzimmervorhänge, eine Krawattennadel, ein paar Knöpfe einem Hemd oder Anzug entrissen und eine schwarze Bettdecke unter sich auf. Scrooge vermochte diese Szene zunächst nicht zu deuten, bis sie in ein Zimmer kamen, das so öd und traurig wirkte, weil es aller Dinge beraubt war, die es einst ausgemacht hatten. Scrooge erschrak, als er vor einem Bett stehen blieb. Darin, von Kopf bis Fuß, in ein derbes, schmutziges Laken gehüllt, lag ein Verstorbener. Ausgeplündert, unbeweint und vergessen, obwohl er noch nicht einmal unter der Erde war. Mein Gott, wie furchtbar. So sollte niemand sterben. Niemand. Ich höre, wie die Ratten bereits an seiner Tür scharren. Sie wollen herein. Bitte, Geist, bringe mich fort von hier, wenn es nur einen Menschen in dieser Stadt gibt, der bei dem Tod dieses armen Mannes noch etwas empfindet, so zeige ihn mir. Ich bitte dich. Und der Geist breitete für einen Augenblick den schwarzen Mantel aus wie ein Flügelpaar und schlug ihn gleich darauf wieder zusammen. Scrooge blinzelte gegen das plötzlich einfallende Licht. Als er wieder sehen konnte, erblickte er ein Zimmer, in dem eine Frau mit ihren Kindern hauste. Sie schien in großer Sorge und dabei auf etwas oder jemanden zu warten. Liebster, wie steht es? Gut oder schlecht? Schlecht. Dann sind wir also ganz ruiniert? Nein. Wenn er mit sich reden lässt, dann ist überall noch Hoffnung, scheint mir. Es ist zu spät, seinetwegen barmherzig zu sein. Er ist tot. Was sagst du da? Ich war gestern dort, um ihn um eine Woche Aufschub zu bitten. Stattdessen traf ich nur ein halbtrunkenes Weib an. Sie schickte mich weg mit der Ausrede, er sei krank. Aber es war keine Ausrede. Nein. Jetzt weiß ich, dass er wohl im Sterben lag. Aber auf wen wird jetzt unsere Schuld übertragen? Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn wir das Geld binnen einer Woche nicht aufbringen können, müsste es schon ein großes Unglück sein, wenn wir an einen noch unbarmherzigeren Gläubiger geraten, als er es war. Dann werden wir wenigstens diese Nacht mit leichterem Herzen schlafen können. Ja, Liebste. Das werden wir. Es muss doch aber auch irgendeine Zärtlichkeit geben, die mit diesem Tod zusammenhängt. Ich bitte dich, zeig sie mir, Geist. Führe mich weiter. Der Geist blickte teilnahmslos auf Scrooge herab. Dann nahm er ihn mit sich. Weiter durch die Gassen der Stadt, bis sie zu einem Haus gelangten, das Scrooge sofort wiedererkannte. Es war nicht lange her. Da hatte er Bob Cratchit und seine Lieben an der festlichen Weihnachtstafel gesehen. Das Haus war von Glanz erfüllt gewesen. Nun jedoch schien ein Schatten über allem zu liegen. Eine tiefe Traurigkeit, die sich über die Gesichter gelegt hatte. Liebster, wie ist es dir ergangen? Ich bin dort gewesen. Ich wünschte, du hättest mitkommen können. Wie sieht es dort aus? Du wärst erfreut zu sehen, wie grün der Platz ist, den er bekommt. Aber du wirst ihn noch oft sehen. Ich habe ihm versprochen, jeden Sonntag hinzugehen. Oh Gott, mein Kind, mein armes Kind. Ich weiß, Bob, es ist so schwer zu ertragen, so schwer zu verstehen. Ich habe mit ihm gesprochen, mit seinem Neffen. Du bist ihm begegnet? Er ist so ein freundlicher, aufgeschlossener Mann. Ich erzählte ihm, was geschehen ist, und er hat versprochen, sich für uns einzusetzen. Wir sprachen über Tiny Tim. Es schien wirklich, als habe er unseren Jungen gekannt. So mitfühlend war er. Und am Ende hat er versprochen, unserem Peter eine Lehrstelle zu vermitteln. Ein wahrhaft guter Mensch. Seltsam, dass wir ihn zuvor nie wahrgenommen haben. Ich bin darüber sehr glücklich. Ja, sehr glücklich. Und nun, lass uns für unseren Tiny Tim beten. O Geist, etwas sagt mir, dass wir bald scheiden müssen. Sage mir, wer es war, den wir auf dem Totenlager erblickten. Der Geist nickte nicht, zeigte keine Regung, als nur die eine sein Gewand zu öffnen und mit ihm wie mit schwarz gefiederten Flügeln zu schlagen. Weiter ging die Reise. Scrooge erschien es, als bewegten sie sich den langen Weg zurück. Oh ja, dort befindet sich mein Haus und mein Geschäft. Lass uns doch bitte einen Augenblick verweilen. Ich möchte sehen, was aus all dem in der Zukunft geworden ist. Warum weißt du in die andere Richtung? Ich möchte nur einen einzigen Blick in mein altes Kontor werfen. Scrooge spähte durch das Fenster ins Innere. Es war immer noch ein Kontor, allerdings nicht mehr das seine. Die Möbel darin waren andere und auch die Gestalt auf dem Stuhl war ihm unbekannt. Der Geist hingegen deutete nach wie vor in eine andere Richtung. Also folgte Scrooge wortlos, bis sie an eine eiserne Pforte gelangten. Sie befanden sich auf einem Friedhof. Der Platz war von Schatten erfüllt, die Gräber überwuchert von Unkraut. Der Geist war stehen geblieben. Er rührte sich nicht, sprach nach wie vor kein Wort. Mit seinen knöchernen Fingern wies er zu Boden. Ehe ich auf den Stein dort blicke, verrate mir eines. Sind dies die Schatten der Dinge, die sein werden? Oder nur von Dingen, die sein könnten? Doch der Geist schwieg noch immer. Er deutete beharrlich auf das Grab hinab, vor dem sie beide standen. Scrooge beugte sich langsam vor, hielt die Augen dabei geschlossen. Langsam, blinzelnd und vorsichtig öffnete er seine Lider und las den eingravierten Namen auf dem moosgrünen Stein. Ebenezer Scrooge, dann bin ich es also, der auf dem Sterbebett lag. Nein, das darf nicht sein. Oh, bitte, Geist, ich flehe dich an. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich einmal war. Ich will ein anderer Mensch werden. Warum zeigst du mir dieses Grab, wenn doch alle Hoffnung umsonst ist? Die ausgestreckte Hand des Geistes erbebte leise. Sie schien zu zittern, was Scrooge nicht entging. Guter Geist, hab Mitleid. Ich bitte dich nur um eines. Gib mir die Gewissheit, dass ich durch ein verändertes, ein besseres Leben die Schatten, die du mir gezeigt hast, ändern kann. Und wieder erzitterte die Hand der dunklen Erscheinung, dieses Mal noch stärker als zuvor. Ich will Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, stets in seinem Sinn zu leben. Ich will in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft leben. Die Geister von allen dreien sollen mir helfen. Ich will mein Herz nicht länger verschließen. Oh, sage mir, ob ich die Schrift auf diesem Stein noch zu tilgen vermag. Bitte, nimm meine Hand und führe mich zurück. Bitte, stoße mich nicht zurück. Als Scrooge flehend die Hände erhob, sah er, wie sich die Erscheinung veränderte. Das lange, schwarze Gewand sank in sich zusammen. Die riesige Gestalt verging im Nebel und schrumpfte schließlich zu etwas zusammen, an das Scrooge sich wie ein Ertrinkender zu klammern begann. Gelandet. Wohin hat es mich verschlagen? Ebenezer Scrooge öffnete langsam die Augen. Das, was er da wie einen Rettungsanker umklammerte, war sein eigener Bettpfosten. Er war zu Hause, in seinem Zimmer. Oh, ich will in der Vergangenheit, der Gegenwart und in der Zukunft leben. Die Geister von allen dreien sollen in mir wirken. Oh, Jacob Marley, der Himmel und die Weihnachtszeit seien gepriesen. Ich rufe es auf meinen Knien. Jacob, auf meinen Knien. Die Gardinen, sie sind nicht herabgerissen. Sie sind noch da. Ich bin noch da. Die Schatten der Dinge, die noch kommen, können vertrieben werden. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Ich fühle mich leicht wie eine Feder. Und so glücklich wie schon lange nicht mehr. Frohe Weihnachten allen Menschen. Ein glückliches Neujahr der ganzen Welt. Da ist die Tür, durch die Jacob Marleys Geist kam. Da das Fenster, durch die ich die herumschwirrenden Geister sah. Es ist alles richtig. Es ist alles wahr. Es ist alles geschehen. Ich weiß nicht, welches Datum wir heute haben oder wie lange ich unter den Geistern war. Ich fühle mich wie ein neugeborenes Kind. Glocken, Nein, wie herrlich. Wie herrlich. Oh, frische, klare Winterluft. Hey, Sie da unten, guter Herr. Meinen Sie mich? Ja, Sie. Was haben wir heute für einen Tag? Na, Sie sind gut. Heute ist doch der Weihnachtstag. Heute ist doch der Weihnachtstag. Ich habe ihn also noch nicht verpasst. Die Geister haben alles in einer einzigen Nacht vollbracht. Hey, hey, laufen Sie nicht weg! Was gibt es denn? Kennen Sie den Geflügelladen an der übernächsten Ecke? Ja, was ist damit? Wissen Sie zufällig, ob der große Putenbraten, der dort hing, schon verkauft ist? Ich meine nicht diesen mickrigen Puter, sondern den großen. Ich weiß, welchen Sie meinen. Soweit ich weiß, hängt er dort noch. Oh, wirklich? Würden Sie ihn wohl für mich kaufen? Sie wollen sich wohl einen Spaß mit mir erlauben. Nein, nein, guter Mann. Ich beschwöre Sie, ich bezahle Sie auch dafür. Sagen wir 5 Pfund, 10, wenn Sie in 5 Minuten mit dem Braten zurück sind. Na also meinetwegen. Gehen Sie nicht weg, ich bin gleich zurück. Ich warte hier auf Sie. Ich werde ihn Bob Cratchit schicken. Er soll nicht wissen, von wem er kommt. Der Puter ist mindestens 2-mal so groß wie Tiny Tim. Was für ein Spaß. Als der verdutzte Passant den großen Puter abgeliefert hatte, gab ihm Scrooge seinen Lohn und bat den Mann bei der Tür zu warten. Der Hausherr wickelte darauf den Braten sorgsam in dickes braunes Backpapier. Seine Hände zitterten leicht, als er die Adresse darauf schrieb. Er kehrte damit an die Tür zurück und bat den Mann, den Puter auf seinem Weg mitzunehmen und am Hause der Cratchits abzuliefern. Dafür verdoppelte Scrooge den zuvor versprochenen Lohn. Nachdem der Mann fort war, rasierte sich Scrooge, wobei er immer wieder in ein fröhliches Lachen ausbrach. Danach schlüpfte er in seinen besten Anzug und trat auf die Straße hinaus. Ach, wie gut die Luft dort tut. Und so ging er spazieren bis in den späten Nachmittag hinein, wo ihn seine Schritte zu dem Haus lenkten, das sein Neffe Fred mit seiner Frau bewohnte. Ihr seid viel zu früh dran. Onkel Scrooge? Tja, Laura, nicht wahr? Ich bin gekommen, um dir und Fred ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Laura? Wer ist an der Tür? Es, Sie am besten selbst. Onkel Scrooge, du? Was tust du denn hier? Nun, wie es aussieht, habe ich mich selbst eingeladen. Wirst du deinen alten Onkel einlassen, wenn er dir verspricht, ab jetzt nicht mehr so garstig zu sein? Das fragst du noch? Natürlich ist hier noch ein Platz für dich frei. Komm, komm rein und leg deine Sachen ab. Du musst ja vollkommen durchgefroren sein. Scrooge betrat das Haus seines Neffen. Das erste Mal seit langer Zeit und das erste Mal überhaupt mit anderen Augen. Er nahm den Glanz wahr, die Fröhlichkeit, die Harmonie. All das, was Weihnachten ausmacht, er erfuhr es an diesem Abend. Am nächsten Morgen war Scrooge schon früh im Kontor. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, Bob Cratchit beim Zuspätkommen zu erwischen. Und tatsächlich, es sollte ihm gelingen. Die Uhr schlug 9, kein Bob. Eine weitere Viertelstunde verging und dann noch einmal 3,5 Minuten, bis jemand mit hektischen Schritten auf das Kontor zueilte. Ach, herrje. Morgen, Mr. Cratchit. 18,5 Minuten zu spät. Was hat das zu bedeuten? Es tut mir leid, Sir. Ich habe mich verspätet. Nun, Sie sehen es wenigstens ein. Kommen Sie hier herüber. Ich habe mit Ihnen zu reden. Es ist nur einmal im Jahr, Sir. Es soll nicht wieder vorkommen. Ich war ziemlich vergnügt gestern, Sir. Nun, ich will Ihnen etwas sagen, Freundchen. Ich kann das nicht länger mit ansehen. Und deshalb habe ich beschlossen, ihr Gehalt zu erhöhen. Was? Sie haben richtig gehört. Ich zahle Ihnen rückwirkend zum 1.1. das Doppelte. Ich weiß gar nicht. Frohe Weihnachten, mein lieber Bob. Fröhlichere Weihnachten, als ich sie die letzten Jahre habe feiern lassen. Frohe Weihnachten, Mr. Scrooge. Ich weiß, dass mein Sinneswandel für Sie sehr überraschend kommt. Glauben Sie mir, es geht mir selbst kaum anders. Ich werde nicht nur Ihr Gehalt erhöhen, sondern mich auch bemühen, Ihrer Familie aufzuhelfen. Wir wollen heute Nachmittag bei einer Weihnachtsbowle voller dampfendem Punsch über Ihre Angelegenheiten sprechen, Bob. Aber... Also gehen Sie jetzt wieder nach Hause und schüren Sie das Feuer an, mein Lieber. Nehmen Sie sich ein paar Kohlen aus dem Kontor mit, falls Sie welche brauchen. Sir, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie brauchen nichts zu sagen, mein Freund. Von jetzt an werden andere Zeiten anbrechen. Bessere Zeiten. Bis heute Nachmittag, Mr. Cratchit. Ebenezer Scrooge stand am Fenster seines Kontors und sah Cratchit nach, wie dieser leicht unsicher die Straße hinunterschritt und sich dabei noch mehrere Male umblickte. Auf den schmalen Lippen des alten Mannes lag ein Lächeln, das von Wärme und Güte zeugte. Es wurde Nachmittag und Scrooge trat vor seine Tür, schloss das Kontor ab und machte sich auf den Weg. Schuhcreme, Schlüsselringe, Streichhölzer. Ah, das ist doch die liebe alte Nelly. Guter Hund. Komm lieber weiter, Nelly. Nein, bitte. Warten Sie. Als wir uns das letzte Mal trafen, war ich sehr grob zu Ihnen. Das war nicht recht. Ich möchte, dass Sie dies hier annehmen. Das ist alles, was ich im Augenblick bei mir habe. Oh, danke, Sir. Das ist sehr, sehr großzügig von Ihnen. Nicht zu danken, guter Mann. Tja, dann, falls Sie mal Streichhölzer benötigen sollten, Sir, oder Schuhcreme. Dann weiß ich sicher, wo ich sie finde. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Möge Gott Sie segnen, Sir. Hast du so etwas schon mal erlebt, Nelly? Er setzte seinen Weg fort. Den eingeschlagenen zum Haus der Cratchits, aber auch jenen neuen Weg, den ihm die drei Geister der Weihnacht aufgezeigt hatten. Und Scrooge bewährte sich. Er tat das, was er versprochen hatte. Und er tat noch mehr. Für Tiny Tim, der nicht starb, war er wie ein zweiter Vater. Er wurde nicht nur ein guter Freund, sondern ein guter Mensch. Einige Leute lachten freilich darüber, dass sie ihn so verändert sahen. Aber er ließ sie lachen und kümmerte sich wenig darum. Denn er war weise genug zu wissen, dass nichts Gutes in dieser Welt geschehen kann, worüber nicht von vornherein einige Leute lachen müssen. Weil er aber wusste, dass solcherlei Leute doch blind bleiben würden, dachte er bei sich, es sei besser, dass sie ihre Gesichter zum Lachen in Falten legten, als dass sie das auf weniger anziehende Weise täten. Sein eigenes Herz lachte, und das war ihm genug. Er hatte keine weitere Berührung mit Geistern und lebte ein recht solides Leben. Aber immer sagte man ihm, er verstehe Weihnachten recht zu feiern, wenn es überhaupt ein Mensch verstünde. Ah, ließe sich doch dies wahrhaftig auch von uns allen sagen. Und so schließen wir mit des kleinen, zarten Tiny Tims Worten: Gott segne uns alle und jedermann. Thank you. Musik.